Bevor es mit dem nächsten Podcast losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt auf iTunes Podcasts bewerten. Solltet ihr die Apple Podcast App benutzen, könnt ihr das auch mit dieser App tun. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr meine Podcasts bewerten würdet auf iTunes, denn das hilft mir, in den iTunes Podcast Charts nach oben zu steigen und auch von anderen Interessierten wahrgenommen zu werden. Vielen Dank dafür und jetzt viel Spaß mit dem nächsten Podcast. Holen wir mal die Podcast-Hörer mit ins Boot, dann kann ich denen das auch gleich erzählen. Hallo, liebe Podcast-Freunde. Also eine wichtige Änderung wird definitiv die Webseite sein. Nonpg.de wird es ab Juni nicht mehr geben, aber ich werde trotzdem versuchen, irgendwie eine Webseite zu führen, wo der komplette Content gesammelt wird. Es gibt von mir momentan so eine Art Beta-Projekt, mit dem ich so rumexperimentiere, so möchte ich es mal sagen. Ich kann euch natürlich gerne die Adresse nennen und dann könnt ihr dann selber immer mal nachgucken, auf welchem Stand ich da gerade bin. mmaradio.wordpress.com. Da probiere ich mich zurzeit so ein bisschen aus. Wie ich mir das in Zukunft dann genau vorstelle, weiß ich noch nicht, ob es dann so aussieht oder anders oder so, weiß ich nicht. Aber ihr könnt ja mal ab und zu vorbeischauen auf mmaradio.wordpress.com euch das so angucken, was ich da so mir überlege und dann vielleicht auch mal Feedback geben, ob euch das gefällt oder nicht. Mit dem Blog, ja, habe ich jetzt gestern begonnen, also das ist jetzt alles noch sehr, sehr roh, ja, da ist jetzt noch nichts gepolished oder sonst irgendwas. Da wollte ich mir einfach mal so ein mögliches Layout kreieren, sage ich mal, wie ich mir das ungefähr vorstellen könnte, wie das dann ab Juni aussehen wird. Ich möchte halt alle meine Sendungen, die ich dann anbiete, schnell zugänglich machen, so möchte ich es mal sagen. Also das ist mir eigentlich ein Anliegen. Ich möchte die Möglichkeit den Leuten bieten, die es denn wollen, gleichzeitig auch meine Tweets zu lesen und natürlich dann von mir aus auch eine Timeline-Ausgabe anzuhören oder eben eine Live-Chat-Ausgabe, eine Countdown-Show und was es da sonst noch geben wird. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, welchen Content würde ich gerne zusätzlich bringen und ich hätte Lust, sowas ich habe mir schon einen Namen überlegt, ich kann ja ehrlich sein, und zwar habe ich es Fight Fans genannt, also das ist mal der Projektname, möchte ich sagen. Und Fight Fans wäre dann sowas, dass ich mit einem MMA-Fan, UFC-Fan, wie auch immer, einmal so ein bisschen schnacke, aber nur wir beide halt, also letzten Endes in Podcast-Form, aber wenn es natürlich geht, über Hangout, so dass man sich auch sieht, wenn der Gegenüber das nicht möchte, ja, mein Gott, dann sieht man halt nur mich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und dann gibt's halt einfach mal so eine Stunde, man spricht einfach dann über aktuelle Geschehnisse oder von mir aus auch über was ganz anderes. Das ist etwas, was ich anstreben möchte, vornehmlich an Samstagen, die ja kein UFC-Pay-Per-View beinhalten, denn sonst gibt's da natürlich die Countdown-Show. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass die ganze Tipperei, ja, das hat ja keinen Sinn. Ihr habt es ja vielleicht jetzt wieder gesehen, am Wochenende habe ich gerade so noch 6 richtige Tipps hinbekommen. Bei einer Card mit 12 Kämpfen ist das natürlich nicht sehr ruhmreich. Und wenn man sich so umschaut, die ernstzunehmenden MMA-Persönlichkeiten, die geben ja eigentlich keine konkreten Tipps ab. Ja, also Joe Rogan hat das neulich auch wieder gesagt, ich gebe keine Tipps ab. Das ist einfach bei diesem Sport nahezu unmöglich, vorher zu sagen, wer Kämpfe gewinnt. Man kann über den Kampf an sich reden und sagen, wo man Vorteile sieht, etc. pp. Sowas ist alles ganz nützlich und auch interessant, aber konkrete Tipps sind immer, ja, du kannst eigentlich wirklich nie gewinnen und wenn, dann ist es oft auch Glück. Ich sage nicht, dass man nicht den Großteil einer Card richtig tippen kann. Ja, das ist schon möglich, aber bei diesem Sport ist es sehr, sehr schwer. Gar keine Frage. Selbst bei anderen Sportarten, Fußball oder so, ist es wirklich sehr selten, dass jemand mal einen kompletten Spieltag richtig tippt. Ja, also es ist einfach schwer und das macht es ja auch so besonders, sei es jetzt Fußball oder MMA, dass man es nicht hundertprozentig weiß, wie so ein Kampf ausgeht. Aber man kann trotzdem Gegner analysieren oder gegenüberstellen, Tipps abgeben und so. Und vielleicht mache ich in Zukunft sowas, dass ich mich am Samstag oder am Freitag hinsetze und 20 Minuten einfach mal so die Card durchgehe. Ja, also einfach mal das, was ich sonst alleine mache, bevor ich meine Tipps abgebe, aufzeichne und das hier auch auf YouTube dann veröffentliche. Das sind mal so ein paar Gedankengänge, die ich momentan ja durchlaufe und Dinge, die ich ab Juni dann spätestens auch implementieren möchte. Meine Hauptplattform bleibt weiterhin YouTube, gar keine Frage, und Soundcloud halt für die Timeline-Ausgaben, dann natürlich auch für die Live-Chat-Mitschnitte und so. Also wie gesagt, ihr könnt mir da so ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, gebt mir einfach mal ein bisschen Rückmeldung, so muss man es letzten Endes sagen. Ja, Feedback, wie findet ihr dann, was weiß ich, die und die Idee? Und ja, übrigens Interviews mit UFC-Kämpfern, da ist auch ein bisschen was im Gange, aber ich möchte mich da wirklich auf die deutschsprachigen UFC-Kämpfer ja, festlegen. Also ich möchte keine englischen Interviews führen, das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und es gibt da schon ein paar Kontakte, aber ich bin ganz ehrlich, ich muss auch Bock drauf haben. Ja, also manchmal habe ich auch keinen Bock, mit irgendeiner Pflaume zu sprechen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich nichts interessiert. Aber es kommt so langsam was in die Gänge. So möchte ich es mal sagen. So, das war der kleine Einleiter hier, damit wir jetzt den Live-Chat auch gebührend und ordentlich beginnen können. Ich habe letzte Woche noch was vergessen. Das tat mir fürchterlich leid, denn der Julian hat mir auf Facebook geschrieben und hat mir 3 Fragen vorab geschickt. Und ich freue mich natürlich immer, wenn es Fragen gibt, weil ich gerne über diese Sachen dann spreche. Und die Fragen habe ich letzte Woche total vergessen. Ich habe Julian versprochen, dass ich heute über die Fragen spreche. Die ziehe ich jetzt kurz vor und danach gucke ich wieder in den Live-Chat. Es ist jetzt nicht allzu viel passiert in den letzten Tagen. Gut, es gibt ein paar Themen, über die man natürlich sprechen kann. Die werden wir wahrscheinlich auch thematisieren. James Elliott-Abgang, die neuen Euro-Daten der UFC wurden heute bekannt gegeben. Was war noch? Ja, vielleicht Anderson Silva gegen Calvin Gastelum, dass der Kampf gebucht wurde, darüber können wir noch sprechen. Also es gibt schon noch ein paar Themen, die man ansprechen kann, aber Julian fragte mich letzte Woche, ich sag's nochmal dazu, was exakt sind die neuen UFC-MMA-Regeln? Sie wurden ja bei 209 noch nicht angewandt, aber John Anik war es, glaubt, der das im Live-Kommentar gar nicht wusste und von Rogan verbessert wurde. Bevor ich dazu komme, was die wichtigsten Regeländerungen bei diesen neuen Regeln sind, muss man dazu sagen, die Regeln gelten seit Januar. Das Problem in den USA ist, dass es verschiedene Commissions gibt, ja, die unterliegen praktisch nicht einer staatlichen Behörde, sondern jeder Bundesstaat regelt zum Beispiel jetzt MMA-Kämpfe für sich und in der Regel gucken die dann schon, dass sie das gleiche Regelwerk übernehmen und dass es keine Unterschiede gibt. Bei diesen neuen Regeln, die verabschiedet wurden, glaube im August 2016, ist es aber so, dass manche Bundesstaaten dieses Regelwerk noch nicht übernommen haben und ja, Nevada gehört mit dazu. Deswegen galten die Regeln bei UFC 209 nicht, bei 208 galten sie, glaube ich. Also es ist alles ein bisschen verwirrend, nicht ideal, aber so ist es halt. Es hat sich viel Kleinkram geändert, das aber jetzt aus meiner Sicht nicht so wichtig ist, brauchen wir nicht thematisieren. Die wichtigsten Änderungen sind für mich 2. Zum einen kannst du als Kämpfer jetzt nicht mehr diesen alten Trick machen, wenn du, was weiß ich, du bist mit deinem Gegner im Clinch, ja, und er hat dich in eine Position gebracht, dass er dir mit dem Knie eine auf die Ommel verpassen kann, ja, das kennt man. Und was machen dann die meisten Kämpfer? Sie halten einfach nur ein paar Fingerspitzen auf den Mattenboden und zack, wäre der Kniestoß gegen den Kopf nicht zulässig. Sowas ging bislang immer. Das kommt daher, weil MMA viel Regelwerk aus dem Boxsport übernommen hat und beim Boxen war es halt immer so, sobald du mit einer Hand oder praktisch mit sobald mehr als deine Fußsohlen den Boden berühren, wirst du angezählt. Und da es natürlich bei MMA so nicht geht, sondern dass man die Kämpfer anders schützen muss. Im Boxen wirst du ja davor geschützt, dass dein Gegner dann weiter auf dich einschlägt, wenn du angezählt wirst, beziehungsweise wenn der Ringrichter dazwischen geht und sagt, hier, das war ein Knockdown oder was auch immer. Da das bei MMA nicht geht, hat man das praktisch so mit implementiert. Es macht halt keinen Sinn, weil die Kämpfer haben natürlich herausgefunden, wenn ich nur meine Fingerspitzen auf dem Boden halte, reicht das und ich kann dafür sorgen, dass der Kämpfer mir keine signifikanten Treffer gegen den Kopf zusetzen kann. Und diese Regel hat man jetzt so ein bisschen abgeändert. Prinzipiell ist es so, dass, wie erkläre ich das jetzt am besten? Also, wenn du als Kämpfer deine beiden Füße auf dem Boden hast, ist klar, und zusätzlich zum Beispiel deinen Ellenbogen, bist du ein Kämpfer, der auf dem Boden ist, sozusagen, und du darfst keinen Knietreffer kassieren. Ja, das gilt eigentlich für alles, Po, Rücken, Schultern, weiß ich nicht. Also für alles gilt das, sobald mehr als deine Fußsohlen den Boden berühren, bist du ein Kämpfer, der den Boden berührt und du darfst nicht mehr mit einem Kniestoß oder anderweitig gegen den Kopf geschlagen werden, mit einem Fußtritt oder sonst irgendwas. Jetzt ist es aber so, wenn du nur eine Hand auf dem Boden hältst, ja, deine 2 Füße und eine Hand, dann bist du noch kein Kämpfer, der am Boden ist, ja, dann gilt das noch nicht. Dann dürfte dein Gegner dich weiterhin gegen den Kopf treten, theoretisch, ja. Die Referees sagen beim Briefing, wenn ihr unbedingt eine Hand auf dem Boden haben wollt oder müsst, dann müsst ihr zusätzlich auch die zweite Hand dazu nehmen. Dann wiederum wäre es untersagt, dass ihr Kopftreffer kassieren dürft. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das jetzt nicht allzu verwirrend erklärt habe, weil für mich ist es jetzt so gerade aus der Kalten raus und ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen ordentlich zusammengebracht. Also letzten Endes ist es so, dass sich im Vergleich zu früher nicht allzu viel geändert hat, außer dass man nicht nur einfach mit den Fingerspitzen den Mattenboden berühren kann und zack, darfst du keine Kniestöße, ich bleib jetzt mal bei den Kniestößen, gegen den Kopf kassieren. Jetzt müsstest du praktisch beide Hände auf dem Boden haben und dann dürfte dein Gegner dich nicht mehr gegen den Kopf treten. Das ist eine wichtige Änderung. Außerdem wurde diese Eye-Poke-Geschichte so ein bisschen angegangen. Da war es ja bislang so, dass wenn jetzt du versucht hast, Distanz zu wahren, indem du deinen Gegner so auf Abstand hältst. Ich hoffe, man sieht das jetzt in der Kamera, also dass du deine Hände so ausstreckst. John Jones hat das oft gemacht, deine Finger so ausstreckst. Und Gefahr läufst, dass dein Gegner da praktisch dann mit dem Kopf auf dich zuläuft und mit den Augen dann mehr oder weniger gegen deine Fingerspitzen rennt. So hat John Jones, glaube ich, mal ausgedrückt. Dann war es so, dass die Referees dich zwar darauf hingewiesen haben, aber es war nicht strikt untersagt. Jetzt ist das so im neuen Regelwerk. Du darfst praktisch, also, das ist auch wieder schwer zu erklären jetzt, oder ich hoffe, ich krieg's einigermaßen hin. Wenn dein Arm angewinkelt ist, wenn du praktisch diese Position inne hast, darfst du natürlich deine Finger ausstrecken, keine Frage, ja. Interessant ist es immer nur, wenn dein Arm komplett ausgestreckt ist, dann dürftest du deine Finger nicht so ausstrecken. Du darfst deine Hand so machen, du darfst auch so Distanz wahren, aber eben nicht die Finger ausstrecken. Das ist der größte Unterschied bei diesen Fingergeschichten, ja. Also, wie gesagt, prinzipiell ist es nicht untersagt, die Finger auszustrecken, nur bei ausgestreckter Hand darfst du nicht bei ausgestreckten Arm darfst du nicht deine Finger ausstrecken. Ja, so ist es. Das wurde geändert, außerdem dürfen die Mädels jetzt nicht mehr jeden Lumpen tragen. Früher gab es ein paar Mädels, die haben immer so Flatterwerk angezogen, sage ich jetzt mal. Das sah manchmal aus, als ob sie nur irgendwie ein Stück Fahne um sich rumgewickelt hätten oder so. Sowas ist mittlerweile untersagt, weil es könnte bei irgendwelchen Legkicks halt passieren, dass sich die Gegnerin ja in den Klamotten der Kämpferin verwickelt oder sonst irgendwas. Wir haben das bei Valerie Letourneau mal gesehen und es kann da Verletzungen geben, die Kämpferin können sich verletzen. Also ja, das hat man auch noch geändert. Aber die zwei wichtigen Regeländerungen sind für mich das mit den Fingern und dass du praktisch beide Hände jetzt auf dem Boden haben musst. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig erklärt. So, ich guck mal kurz im Chat, ob ich es zufälligerweise falsch erklärt habe. Hier gibt's der King Kong Marek ist unzufrieden mit dem, was in den letzten Tagen passiert ist. Ich soll mal was zu Barbosa sagen, gegen wen der als nächstes kämpft, das machen wir alles noch. Die Regeländerungen sind doch schon Wochen alt. Ja, die Regeländerungen sind schon Monate alt. Also die Änderungen wurden, wie gesagt, im August beschlossen. Aber ich verstehe das, dass das verwirrend ist, weil bei einem Event gelten sie halt und bei einem anderen Event nicht. Und das insgesamt ist schon ein bisschen verwirrend. Also ich kann das verstehen, dass man das nicht alles gleich kapiert. Und vor allem ist es, ich merke es jetzt selber, im Kopf für mich ist es sonnenklar, was jetzt da die Änderungen sind. Aber das dann zu formulieren und richtig ordentlich zu verpacken, einfach mal so aus der Kalten raus, ist gar nicht so leicht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich kann verstehen, dass da der ein oder andere noch nicht ganz durchgestiegen ist. Weiter mit Julians Fragen. Findest du, dass man den Alcantara-Kampf abbrechen hätte müssen? Der Ringrichter kann ihn vielleicht zweimal auffordern, sich zu verteidigen, aber er hat ihn gefühlt 7-mal angeschrien und eigentlich ist nichts passiert. Ja, da geht es nochmal um den Yuri Alcantara gegen, ich habe den jetzt, den Typen leider nur als Becky Lynchs Boyfriend abgespeichert, das reicht natürlich nicht. Wie heißt denn der nochmal? Sanders, Luke Sanders, so hieß er, jetzt habe ich es wieder. Bei UFC 209 fand dieser Kampf statt und das stimmt. Sanders hatte zum Zeitpunkt eine sehr dominante Position und es war knapp davor, dass man den Kampf hätte auch abbrechen können, aber man hat ihn nicht abgebrochen und letzten Endes ja auch zu Recht. Also es gibt keine Regel, wie oft der Referee dich auffordern muss, dass du dich praktisch ja sinnvoll verteidigst. Es kann auch einfach immer nur so ein Reminder sein. Hey, wenn du jetzt nichts tust, dann nehme ich dich aus dem Kampf. Und dann macht halt Alcantara wieder ein bisschen was, versucht dann wieder eine neue Position für sich, eine vielleicht sinnvollere oder bessere Position zu erreichen, ist in dem Moment dem Referee dann wieder zu inaktiv und der Referee ermahnt ihn wieder, hey, wenn du jetzt nicht was tust, nehme ich dich aus dem Kampf. Und so, das, also ich würde es jetzt nicht daran festmachen, wie oft ein Referee dich auffordert, dich intelligent zu verteidigen. Für mich macht es halt dann mehr Sinn, zu sehen, was macht der Typ gerade am Boden, ja, also ist Alcantara jetzt wirklich nur noch in so einer Position, dass er sich da einmauert, ihr kennt das, und nur noch versucht, die Deckung zu halten und ab und zu mal nach rechts und links wippt, oder versucht er da irgendwas auf dem Boden hinzubekommen, dass er ein Leglock oder weiß der Kuckuck was ansetzt oder so, das muss man dann natürlich mit berücksichtigen. Jetzt in dem konkreten Fall habe ich es nicht mehr vor Augen, ob er da wirklich nur so eingemurmelt da lag oder ob er sich direkt verteidigt hat. Ich überlege gerade, wie das war, aber ich krieg's nicht mehr geladen. Aber ja, letzten Endes hat der Referee so entschieden und da muss man damit auch leben. Ich müsste den Kampf jetzt nochmal sehen, beziehungsweise die Szene, von der du redest, das habe ich jetzt im Vorfeld nicht mehr geschafft. Deswegen ist das jetzt ein kleiner Blindflug. Und die letzte Frage von Julian: Findest du auch, dass die Referees in letzter Zeit zu oft und zu schnell Kämpfer vom Boden wieder aufstellen? Oder im Clinch am Käfig drin? Mir fallen spontan die Kämpfe gerade nicht ein. Ich habe mich aber dieses Jahr mehrfach darüber gewundert, da sich die Kämpfer die Position gut erarbeitet haben und auch in die Offensive gingen. Ja, also das stimmt, dass manche Referees schneller Clinches stoppen oder Kämpfer wieder aufstellen, das stimmt. So ein bisschen ist es auch immer crowdabhängig, habe ich das Gefühl. Umso lauter geboot wird, umso eher fühlt sich ein Referee genötigt, Kämpfer wieder aufzustellen beziehungsweise den Clinch zu lösen. Ich bin der Meinung, dass man das zu keinem Zeitpunkt machen sollte. Also prinzipiell ist mir das zwar auch lieber, ja, wenn es da irgendwie richtig zur Sache geht und die Fetzen fliegen, aber es ist ja auch eine gewisse Qualität, wenn ein Gegner es schafft, sein Gegenüber so in die Defensive zu drücken, dass er keinen Ausweg weiß. Ja, natürlich sieht es dann nicht schön aus, wenn, was weiß ich, Roy Nelson auf dich drauf liegt, ja, gerade in Heavyweight Division und nicht allzu viel mit seiner dominanten Position macht. Aber man muss dann auch sagen, dass der Gegner von Roy Nelson keine Möglichkeit findet, Roy Nelson entweder ja von sich zu stoßen oder irgendwie was anderes am Boden zu fabrizieren, dass Roy Nelson dazu bewegt, die Position zu ändern, beziehungsweise dass der von mir aus am Boden liegende Kämpfer vielleicht sogar via Grappling irgendeine Submission durchbringen kann. Also das ist ja ein Problem des Kämpfers, der sich da nicht zu wehren weiß. Deswegen würde ich es bevorzugen, wenn man die Kämpfer überhaupt nicht trennt oder aufstellt, wenn sie in so einer Position sind. Weil du hast ja schon den Vorteil, dass es eine Rundenpause gibt. Und danach beginnt der Kampf sowieso wieder im Stehen. Und deswegen, ich halte da nicht viel davon, dass Leute getrennt werden oder aufgestellt werden. Ich würde davon gänzlich absehen. Wird natürlich nicht passieren, weil, ja, ihr merkt ja selber, sobald ein Clinch länger als, sage ich jetzt mal, 10, 20 Sekunden relativ aktionslos verläuft, fangen die Leute an zu buhen. Dabei, Das ist eine gute Taktik, wenn du einfach der bessere Wrestler bist oder einen besseren Clinch hast, deinen Gegner so irgendwie festzuhalten und dann Möglichkeiten zu suchen, eine neue Aktion zu starten, sei es eine Submission oder ein Kick oder einen anderen Körpertreffer oder weiß der Teufel was. Also das ist für mich einfach, gehört das zu diesem Sport dazu, und man nimmt da gerade guten Grapplern immer Möglichkeiten, kleine Fehler auszunutzen. Es ist enorm schwer, glaube ich, wenn du gutes Grappling hast und gutes Jiu-Jitsu, dir die Zeit zu nehmen, eine Submission anzubringen, weil du immer so ein bisschen unter Zeitdruck gerätst. Du hast eigentlich nicht die Möglichkeit, lange, Finden zu legen und auf Fehler zu warten, sondern du musst sehr aggressiv zu Werke gehen, um Submissions durchzusetzen. Oder musst darauf hoffen, dass dein Gegner wirklich signifikante Fehler macht. Also ich bevorzuge es, wenn sie die Jungs stehen lassen. So, nochmal ein Blick in den Chat. Floyd, Connor, machen wir auch noch alles, ganz ruhig bleiben. Eins habe ich noch gehabt, und zwar auf Twitter, das wollte ich auch noch schnell ansprechen, damit ich hier die ganzen netten Fragen loswerde. Und zwar hat mir der Oller, ja, Herr Oller hat mir geschrieben und meinte: Hey Ricky, vielleicht sollten Kämpfer für Verpassen des Gewichts eine Niederlage im Rekord kassieren. Ich habe davon auch jetzt bei Joe Rogan mal gehört, der hat das auch mal angeregt und prinzipiell sage ich mal, dass alles, was gemacht wird, um ja Kämpfer, die das Gewicht nicht schaffen, zu bestrafen, halte ich für sinnvoll. Ja, also weil es muss irgendwie ein Umdenken stattfinden. Es kann wirklich nicht sein, dass uns so großartige Kämpfe wie Khabib gegen Ferguson wegbrechen, weil Nurmagomedov das Gewicht nicht schafft. Ihr habt es ja mit Sicherheit mitgekriegt, vor dem Michael-Johnson-Kampf hat er auch schon Probleme gehabt, das Gewicht zu schaffen. Da ist es ihm aber noch gelungen. Jetzt haben wir oft genug darüber gesprochen, wie problematisch die Situation wohl am Donnerstag vor UFC 209 war. Brauchen wir nicht nochmal aufdröseln. Aber ich finde die Idee per se erstmal gar nicht so doof. Ich habe ja bei meinen Rankings, die ich selber mache, auch eine Variante gewählt, um Kämpfer zu bestrafen für verpasstes Gewicht. Ich weiß, sie müssen die 20% abgeben ihrer Kampfbörse und so. Das ist alles gut und schön, aber das haut jetzt noch nicht so richtig rein, finde ich. Und ich habe es ja so gemacht, dass du dann Kämpfern, je nachdem wie hoch das Gewicht ist, dass sie überschritten haben, Punkte abziehst. Und das hat natürlich dann wieder direkte Auswirkungen auf meine Rankings. Natürlich funktioniert es nur dann, wenn die Rankings irgendwie einen Sinn haben und wenn Kämpfe anhand der Rankings auch angesetzt werden. Sprich, Nummer 1 kämpft gegen Nummer 2 oder der Weltmeister trifft immer auf die Nummer 1 und nicht auf die Nummer 7, weil der Kampf lukrativer ist. Ansonsten ja, macht das halt jetzt wenig Sinn, den Kämpfern irgendwelche Punkte abzuziehen, wenn dann der Präsident der Organisation der Meinung ist, ja gut, aber Conor McGregor gegen, nenn mir jetzt irgendeinen Namen, was weiß ich, CM Punk macht jetzt gerade Sinn, weil die beiden ein Twitter-Beef hatten, deswegen setzen wir den Kampf an. Ja, ist jetzt natürlich ein absurdes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Es macht nur Sinn, wenn die Rankings einen gewissen Wert haben. Prinzipiell finde ich die Idee von Joe Rogan deswegen gut, weil mal irgendwas passiert. Ja, mag sein, dass die Idee sich dann als völlig hirnrissig herausstellt, kann ja gut sein. Aber prinzipiell finde ich das mal keine dumme Idee zu sagen, okay, der Kämpfer wird damit bestraft, dass er jetzt eine Niederlage auf seinem Rekord zu verbuchen hat. Und das Problem, was ich halt sehe, ist, bei so einem Nurmagomedov wird das natürlich gute oder starke Auswirkungen haben, weil er halt diesen zu Null-Rekord hat. Aber bei einem Kämpfer, der irgendwie, weiß ich nicht, 25 zu 12 ist, dem wird es wahrscheinlich scheißegal sein, ob er jetzt 25 zu 13 ist oder so. Und die Frage ist, wie ist das eigentlich, wenn er jetzt praktisch den Kampf dann trotzdem bestreiten kann? Sprich, er verpasst das Gewicht, von mir aus auch um 5, 6 Pfund oder so, kann den Kampf bestreiten und gewinnt ihn dann. Hat er anschließend praktisch einen Rekord von 1-1 nach dem Wochenende, also wenn man nur das Wochenende nimmt, oder zählt der Sieg gar nicht und so, das müsste man alles noch konkret besprechen. Aber ja, dieses Thema Weight Cuts wird uns, denke ich mal, noch eine Weile beschäftigen, weil es ist so schwer, dann eine Lösung zu finden, weil fast für jeden Lösungsansatz gibt es irgendjemand, der sagt, ja, aber. Und das ist ein Problem. Man hat auch das Gefühl, dass die Betroffenen sich da nicht helfen lassen wollen. Das ist so fest verwurzelt in diesem Sport, das ist ganz schwer, das wegzubekommen. Also meine Idee halte ich immer noch für eine, das ist nicht nur meine exklusive Idee, sondern das hatten auch schon andere, halte ich immer noch für eine sehr gute Möglichkeit, dass man wirklich bei den Dopingtests der USADA gleichzeitig die Kämpfer auf die Waage stellt und sie dürfen dann nur einen gewissen Prozentsatz von ihrem eigentlichen Kampfgewicht abweichen. Ansonsten müssen sie eine andere Gewichtsklasse. Sowas würde ich schon mal auch als Möglichkeit ins Auge fassen, um überhaupt mal was zu machen. Und dann kann man ja mal gucken, was passiert. So, jetzt gehe ich zurück in den Chat. Oh, ich bin heute so fahrig, das merke ich schon, weil ich diese beiden Fragen unbedingt thematisieren wollte. Also seht mir das bitte nach. Außerdem mit diesen neuen Ideen, die ich so im Kopf habe, für dieses ganze Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal. Das gibt eine totale Überdosis gerade an Gedankengängen in meinem Kopf. Das ist nicht gut. Ich möchte auch übrigens, das kann ich auch noch erzählen, ich möchte gerne den Live-Chat von Donnerstag auf Mittwoch legen, und zwar immer 19:45. Das hat mir letzte Woche sehr, sehr gut gefallen. 19:45, und dann habe ich so gedacht, bis 21 Uhr spätestens, denn für alle Fußballfreunde will ich natürlich die Champions League nicht ruinieren. Ja, als ob ich das machen würde, aber ihr wisst, was ich meine. Also das wird auch jetzt demnächst dann umgesetzt, dass es den Live-Chat immer nur noch mittwochs gibt von 19:45 bis 21 Uhr. Aber da informiere ich euch natürlich rechtzeitig drüber. Also es sind ganz viele Sachen, die ich jetzt vorhabe. Liegt auch daran, habe ich euch letzte Woche erzählt, dass mit Bellator, ja, letzte Woche habe ich euch erzählt, dass Bellator mich eingeladen hat zu UFC London, zu Bellator London im Mai. Und zwei Tage später bekomme ich von der UFC-Presseabteilung einen Presseaccount. keine Ahnung warum, aber auch da habe ich jetzt wieder einen Fuß in der Tür sozusagen und das möchte ich schon so ein bisschen ausnutzen, ja, also wenn man die Möglichkeit hat, glaube ich, sollte man die beim Schopfe packen und ich möchte da, ja, mehr machen, als ich bislang gemacht habe, weil mir das auch Riesenspaß macht. Und ich muss mal gucken, in welche Richtung das alles geht, was ich machen kann, was ist für mich möglich. Und ja, wie gesagt, ich brauche dann ein bisschen eure Rückmeldung, was ist sinnvoll, was ist interessant, was ist nicht so interessant. Bei den Timeline-Ausgaben, da achte ich natürlich immer drauf, wie oft werden die gehört. Wenn das rückläufig ist, dann denke ich mir halt auch, okay, dann brauche ich mir die Arbeit nicht machen, die Timeline-Ausgaben aufzuzeichnen und ja, auch die ganzen News zusammenzutragen und so. Warum soll ich das machen, wenn es keinen interessiert? Also das ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Deswegen ist mir da eine Rückmeldung immer ganz recht, gerade in der Anlaufphase diverser Ideen, die ich dann umsetze. So, jetzt aber zurück zu Emil, der geschrieben hat, Ricky, kannst du schon eine Prognose abgeben, gegen wen Barbosa als nächstes kämpfen wird? Ja, Edson Barbosa, großartiger Kampf gegen Benil Dariush, obwohl ich fand, dass Dariush das sehr, sehr gut gemacht hat zu Beginn. Und ich habe ja auch auf Dariush gesetzt, weil ich auch der Meinung bin, dass der so ein bisschen unterschätzt wird. Aber Edson Barbosa ist einfach nur phänomenal und er schafft es, nach dieser ersten Runde eine Möglichkeit zu finden, wie er diesen Kampf umbiegen kann, wie er sich da doch noch glücklich aus der Affäre ziehen kann. Und das ist eine unheimliche Qualität, wenn du da einfach mal so ein Knie auspacken kannst. Und was man bei Barbosa irgendwie gar nicht so im Hinterkopf hat, ist, dass er eigentlich gar nicht so häufig mit diesen Knien arbeitet. Das fand ich so beeindruckend, dass es eigentlich nicht seine Art ist, ständig Knie rauszuzimmern wie so ein Irrer. Und jetzt hat er es mal gemacht und hat gleich wieder für ein absolutes Highlight gesorgt. Ja, dieser Barbosa ist eine Maschine. So, gegen wen könnte der als nächstes kämpfen? Klar, das ist jetzt die große Frage. Wen hätten wir denn da zur Auswahl? Nurmagomedov, den schieben wir erstmal beiseite. Da haben wir also Tony Ferguson, der will nur gegen Nate Diaz kämpfen. Wenn ihr mich fragt, ist das auch der Kampf, den man booken sollte? Diaz gegen Ferguson bei UFC 213 im Juli. Der Gewinner trifft auf Conor. Thema erledigt. So, habe ich schon mal gebuckt. So, dann haben wir Barbosa, den man gegen, ich glaube, gegen Chiesa hat er schon gekämpft, oder? So, mal gucken. Michael Chiesa ist ja auch auf der Suche nach einem Gegner, aber ich bin der Meinung, Chiesa und Barbosa hatten schon mal miteinander zu tun. Lawson, Trinaldo, Miller. Nee, siehste? Na, da haben wir es doch schon. Also, wenn Edson Barbosa willens ist, gegen einen Kämpfer anzutreten, der hinter ihm gerankt ist, dann wäre Michael Chiesa, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Oder man sagt, der Sieger des Kampfes, Dustin Poirier gegen Eddie Alvarez, wird der nächste Gegner für Edson Barbosa. Wobei Edson Barbosa nicht gegen Eddie Alvarez kämpfen würde, weil die beiden trainieren zusammen, kennen sich gut. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gegeneinander kämpfen würden. Da können wir aber auch mal gucken, wen hat denn Barbosa jetzt überhaupt schon alles besiegt, beziehungsweise gegen wen hat er verloren? Gegen Pettis hat er auf jeden Fall schon gewonnen. Das wäre auch nochmal ein schöner Kampf, aber naja, kannst du nicht schon wieder bucken? Also der Chiesa-Kampf, der gefällt mir eigentlich. Also Melendez, Dariush waren seine letzten beiden Kämpfe. Pettis besiegt, gegen Ferguson verloren. Ja, das würde mich auch reizen, diesen Kampf nochmal zu sehen, weil ich der Meinung bin, dass Barbosa deutlich besser geworden ist und eigentlich schon ganz gut unterwegs war in diesem Tony Ferguson-Kampf vor 2 Jahren oder wann das war, ja, anderthalb. Und Ferguson ihn dann halt via Darkchoke war das, glaube ich, in der 2. Runde besiegt hat. Gegen Paul Felder hat er gekämpft, gegen Michael Johnson hat er verloren. Vielleicht interessiert Barbosa dieser Kampf, da vielleicht nochmal den Sieg zurückzuholen oder so. Aber ich habe nicht so Bock auf diesen Kampf, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und ansonsten, also ja, wenn ich das jetzt hier so sehe, ich plädiere für einen Michael Chiesa-Kampf. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Chiesa gegen Barbosa, warum nicht? Beide suchen Gegner. Also ich könnte sogar, oder ich würde sogar behaupten, dass der Sieger dieses Kampfes ganz, ganz vorne mit dabei ist anschließend. Also wenn Barbosa gewinnt, sowieso, aber für Chiesa wäre das auch eine Möglichkeit, einen guten und großen Sprung nach vorne zu machen. Die Regeländerungen sind schon Wochen alt. Ja, das haben wir schon thematisiert. Der King Kong, der ist irgendwie genervt. Den nervt alles. Dana White soll angeblich einverstanden sein mit dem Kampf zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather. Ja, darüber habe ich heute auch gesprochen in der Timeline-Ausgabe. Der Punkt ist, Dana White hat in der Conan O'Brien-Show gesagt, dass dieser Kampf eigentlich zustande kommen muss, weil so viel Geld im Spiel ist. Und er hat auch in letzter Zeit seine Wortwahl ein bisschen geändert. Er hat ja früher immer gesagt, den Kampf wird es nicht geben. Conor ist unter Vertrag mit der UFC und deswegen kann er nicht einfach hier Boxkämpfe annehmen oder booken oder sonst irgendwas. Jetzt hat Dana White gesagt, naja, wie gesagt, der Kampf erscheint ihm für durchaus machbar. Es sind zwar große Egos involviert, aber beide Seiten wollen das und die UFC scheint auch nicht abgeneigt zu sein. Es geht um viel Geld, deswegen wird es irgendwann zu diesem Kampf kommen. Das klingt jetzt schon danach, dass die UFC oder Dana White nichts gegen diesen Kampf hat. Angeblich ist ja auch schon die T-Mobile Arena für den 10.06. war es, glaube ich, reserviert. Da soll es dann zu diesem Kampf kommen. Kommt mir persönlich ein bisschen früh vor. Also ich glaub nicht so richtig dran, dass dieser Kampf wirklich schon in nicht mal 3 Monaten steigt. Also wenn sie ihn jetzt bekannt geben würden, wären es nicht mal 3 Monate. Und ich vermute eher, dass das, weiß ich nicht, dass er so im Herbst oder Spätsommer stattfindet, wenn es dazu kommt. Ja, das würde ich jetzt mal so tippen, September. Mal so als klar ist, kleine Vermutung. Aber so wie sie es anhört, hat Dana White damit kein Problem. Und wir haben es ja hier auch schon ein paar Mal besprochen. Ich kann es auch gut nachvollziehen, weil die UFC sich ja momentan in diese Situation gebracht hat, dass man wieder Geld verdienen muss, dadurch, dass sie für 4 Milliarden über die Datentheke gingen. Das Geld muss irgendwie wieder reingeholt werden. Und da würde sich natürlich so ein Conor McGregor-Kampf gegen Floyd Mayweather einfach anbieten. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern die UFC damit co-promoten könnte. Das ist alles schwer zu sagen. Wie würde das Ganze dann geregelt werden, das ist alles noch, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also wenn die UFC mit im Boot sein möchte, dann könnte ich mir vorstellen, dass es irgendwie wirklich so ein Cross-Promotion-Event gibt und ja, es gibt halt den Boxkampf zwischen Conor und Floyd und oben drüber hängt vielleicht das UFC-Logo oder so. Das muss man halt erstmal abwarten. Und das sind, denke ich mal, auch die Egos, die Dana White hier anspricht, die man da einfach nach und nach bearbeiten muss. Aber ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn sich diese 3 Parteien, die da involviert sind, irgendwie einigen können, ja, dann wird es diesen Kampf geben und er wird nicht mehr daran scheitern, dass die UFC sagt, Conor ist bei uns unter Vertrag. Hier geht es jetzt nur noch ums Geld aus meiner Sicht und um das Prestige, ja. Also wer da auf welchem Plakat wie dargestellt wird, wer, was weiß ich, als erster Kämpfer announced wird und wer dann als mehr oder weniger dann praktisch Champion reinkommt. Ihr kennt das ja bei der UFC, ist das ja dann auch so, dass immer praktisch der Herausforderer zuerst kommt und der Champion als zweites. Jetzt gibt's jetzt hier keinen Champion, aber es ist ja trotzdem mal interessant, wer ist jetzt hier das Highlight des Abends sozusagen. Ich denke mal, das wird sich gern Floyd Mayweather in den Vertrag schreiben lassen, dass er sozusagen das Highlight des Abends ist und Conor McGregor muss als erstes zum Ring kommen. Sowas, um so Sachen wird es halt gehen und sowas wird noch ausgeklügelt werden. Und wie gesagt, dann wird mit Sicherheit sowas thematisiert werden, wie welche Namen, welche Promotions, welche Werbebanner hängen dann über dem Ring, wenn McGregor da sein Namen mit drauf haben auf den Ankündigungen oder steht da nur die UFC da oder ja, also es sind noch so viele Fragen, die offen sind und die müssen hier geklärt werden. Und ich denke mal, wenn das machbar ist und das erscheint mir machbar, wird es auch zu diesem Kampf kommen. Ja, müssen wir einfach mal abwarten. Also ich, mehr kann ich dazu jetzt gerade gar nicht sagen. Da gebe ich jetzt doch dem King Kong Marek recht. Es gibt nichts Konkretes, was jetzt in der letzten Woche so passiert ist. Es sind immer wieder so kleine Dinge, die wir da zugeworfen bekommen, auch vom Mayweather, der ja letzte Woche in England war und dann bei so einer Q&A gesagt hat, so, er kommt jetzt offiziell zurück, ja, Retirement ist beendet, ich komme zurück, ich möchte gegen Conor McGregor kämpfen. Ja, da denkt man sich natürlich, ja, dann mach's halt, ja. Und er sagt dann auch noch hier, Conor unterschreibt den Vertrag und so und dann gibt's diesen Kampf. Und man fragt sich immer, ja, was soll denn der ganze Scheiß? Unterschreibt das Ding und gibt bekannt, wann der Kampf stattfinden soll. Aber so einfach ist es halt dann nicht. Aber zumindest sind wir jetzt schon mal so weit, dass Dana White auch öffentlich davon spricht, dass es zu diesem Kampf kommen wird. Weil ich bin mir relativ sicher, dass Dana White schon immer im Hinterkopf gedacht hat, naja, da poker ich und umso mehr Geld für uns dabei rausspringt, umso eher bin ich bereit, diesen Kampf zu genehmigen, möchte ich mal sagen. So, der Derp hat ja gleich nochmal geschrieben, das hat Ricky in seiner Timeline-Ausgabe schon gesagt, da geht es nochmal um den Conor McGregor-Floyd-Mayweather-Kampf und die neuen Entwicklungen. Emil schreibt, kann es mir immer noch nicht vorstellen, diesen Kampf zu sehen. Ja, es ist für mich auch ganz merkwürdig. Ich weiß auch gar nicht, was ich erwarten soll von so einem Event, ja, weil ich will erstmal wissen, ja, wie sieht das dann aus? Gibt's da ein Oktagon und zum Beispiel ein Boxring? Gibt's nur einen Boxring? Findet der Boxkampf im Oktagon statt? Keine Ahnung. Also es ist alles so, das wirkt so merkwürdig und immer noch wie ein absoluter PR-Stunt. Letzten Endes ist es auch ein absoluter PR-Stunt, muss man mal ehrlich sein. Und dann ist es auch so, dass, obwohl es eigentlich überhaupt nicht spannend ist, ja, es ist eigentlich klar, dass Mayweather diesen Kampf gewinnt, ist es dann trotzdem wieder aufregend, wie Conor McGregor sich in diesem Kampf aus der Affäre ziehen wird, ja. Versucht er da irgendwie so einen Haymaker zu landen? Überrascht er uns doch mit technischen Finessen, die wir jetzt noch gar nicht absehen können? McGregor hat uns schon alle mehrfach überrascht. Und warum nicht hier? Aber dennoch, dann denke ich mir wieder, hey, Mayweather ist der beste Boxer auf der Welt. Es gab selten so gerade in der Defensive clever sich verhaltende Boxer wie Mayweather. Eigentlich ist das unmöglich für McGregor, diesen Kampf zu gewinnen. Und ich weiß auch nicht, ich habe eine ganz merkwürdige Einstellung zu diesem Kampf. Einerseits möchte ich diesen Aufbau zum Kampf miterleben, weil ich der Meinung bin, dass McGregor da eine Menge Rambazamba machen wird in Sachen Trash-Talk und so. Und ich möchte auch dieses Mega-Event miterleben, sozusagen. Ja, also, aber so richtig, ihr merkt es ja selber, ich habe mir da noch keine endgültige Meinung zugebildet. Wenn ich die Wahl hätte zwischen McGregor gegen Mayweather und McGregor gegen Ferguson oder gegen Nurmagomedov, würde ich, glaube ich, sogar eher den Nurmagomedov-Kampf, zum Beispiel Nurmagomedov, bevorzugen. Obwohl ich der Meinung bin, dass die UFC Nurmagomedov McGregor aktuell nicht booken kann, weil nach dieser Aktion jetzt mit dem Weightcut und die Probleme, die er ja offensichtlich auch bei 205 hatte, ist es so riskant, so einen Kampf anzusetzen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also das würde mich dann doch fast noch mehr interessieren, wie McGregor seinen Lightweight-Titel im MMA-Sport verteidigt. Muss mal gucken, wie das ausgeht. Kein MMA-Fan will den Kampf Conor gegen Mayweather sehen, schreibt der Kero. Puh, das ist eine Aussage. Ich glaube schon, ich muss mal ganz kurz mein Licht anmachen, Entschuldigung. Ich glaube schon, dass einige sich diesen Kampf gerne angucken wollen. Also ein gewisses Interesse ist da schon da. Aber wie gesagt, ich befürchte, dass das einfach nur eine reine PR-Aktion ist und wir als MMA-Fans dann sowieso als die Trottel da rausgehen, weil McGregor wird diesen Kampf höchstwahrscheinlich verlieren und danach heißt es wieder, ja, jetzt seht ihr wieder, Boxen ist der wahre Kampfsport und hin und her, was natürlich Bullshit ist, weil wenn Mayweather gegen McGregor in Sachen MMA antreten müsste, würde der keine Chance haben, ist ja ganz logisch. Aber ihr wisst, was ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir MMA-Fans danach nicht besser dastehen, als wir es jetzt tun und die UFC, Conor McGregor und Mayweather werden sich eine goldene Nase verdienen, es wird eine riesen PR-Nummer werden und auf lange Sicht oder auf mittelfristige Sicht bleibt der MMA-Sport wieder zurück, weil zum Beispiel der Lightweight-Titel nicht verteidigt wird und es gibt vielleicht wieder einen Interimstitel und so. Also es sind so ein paar Faktoren, die mich dann auch wieder stutzig machen, ja. King Kong Marek schreibt noch, würde lieber Conor gegen einen UFC-Fighter sehen, ja. Da gebe ich dir absolut recht. Kack auf das Duell mit dem Frauenschläger. Ja, das ist, möchte ich hier auch nicht kleinreden. Mayweather hat da mit Sicherheit sich Dinge erlaubt, die man so nicht absolut nicht tolerieren kann. Gar keine Frage. Ja, aber jetzt nicht deshalb habe ich was gegen den Kampf, ja, weil Mayweather menschlich ein absolutes Arschloch ist. Er ist halt, was das Boxen angeht, es ist phänomenal und ich versuche das immer so ein bisschen zu trennen bis zu einem gewissen Grad, ja, also ich halte Mayweather schon für menschlich gesehen halt ein absolutes Arschloch, aber die Skills, die er hat und die Qualität, die er sich erarbeitet hat, das muss man ja auch sagen, Mayweather war ja nicht immer so gut, sondern es ist harte Arbeit gewesen, dass Mayweather so gut wurde, er hatte ja auch, glaube ich, als Amateur einige Niederlagen, also er hat sich das praktisch erarbeitet. Das ist schon was Besonderes. Und ja, diese Qualität, die er da in seinen Boxkämpfen zeigt, die bewundere ich dann schon ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich, was daneben dem Boxring passiert, ist ein absoluter Skandal. Gar keine Frage. BV3 hat geschrieben, hast du die Weightcut-Doku der BBC gesehen? Ja, habe ich mir angeguckt. Die Woche oder am Wochenende kam die ja raus. Es gab vorher schon ja, so eine Podcast-Episode darüber, die habe ich mir auch schon angehört. Es gibt auch ein paar Fotos auf der BBC-Seite, kann man sich definitiv mal angucken. Aber ganz ehrlich, nichts von dem, was man da sieht, hat einen jetzt, denke ich mal, überrascht als MMA-Fan. Also gerade so MMA-Fans wie wir, die sich jedes Event angucken, die Weightcuts verfolgen, die Early Weigh-ins sich angucken und so, die wissen eigentlich oder kennen eigentlich die Probleme, die da dargestellt wurden. Ja? Und wir brauchen nicht weiter darüber reden. Also ich bin immer noch der Meinung, dass es da eine Möglichkeit geben muss, die Kämpfer daran zu hindern, sich wirklich in solche Gefahr zu bringen. Also und was ich immer noch so irre finde, es ist ja nicht so, dass in kleineren Ligen diese Weightcuts irgendwie glimpflicher ablaufen. Ja? Da ist es praktisch so, dass sich diese Kämpfer alle den gleichen Gefahren aussetzen, aber nicht das medizinische Personal mit dabei haben, das zum Beispiel UFC-Kämpfer haben, ja, oder einfach auch nicht die medizinische Betreuung haben und vielleicht auch nicht so durchgecheckt werden wie ein UFC-Kämpfer vor seinem Kampf und so. Und dass da noch nicht mehr passiert ist, ist wirklich ein absolutes, das ist einfach nur Glück, bin ich der Meinung. Und bislang gab es, glaube ich, nur einen Toten, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Nur in Anführungsstriche, gar keine Frage. Aber eigentlich ist es ein Wunder, dass da nicht jede Woche einer drauf geht bei. Ja, also ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum die Leute sich diesen Gefahren aussetzen, weil wir haben es jetzt mehrfach gesehen, Kämpfer, die in eine Gewichtsklasse nach oben gehen, sind deswegen nicht gleich schlechter, sondern oft sind sie frischer, haben mehr Spaß, können das für sich dann eigentlich zum Vorteil nutzen, aber das ist so in diesem Sport drin, das wird schwer, das rauszubekommen, habe ich ja vorhin schon gesagt. King Kong Marek ist weiterhin unzufrieden damit, wie auf dem Rücken des MMA-Sports versucht wird, Geld zu verdienen. Emil schreibt, Ricky, hast du schon mal 5 gegen 5 MMA-Kampf gesehen? Auch Hooligan-Kampf genannt. Sieht extrem aus. Ja, ich weiß nicht, ob es 5 gegen 5 war, aber es waren einige gegen einige. Von so einer polnischen Organisation habe ich mir das mal angeguckt auf YouTube. Ja, also das ist nicht meine Welt. Nee, da steht nicht das im Vordergrund, was ich so toll finde an MMA. Das ist für mich einfach nur Quatsch. Also, wem das gefällt, natürlich viel Spaß beim Gucken, aber das ist nicht meine Welt. Total irre aus meiner Sicht. Anders kann ich das nicht sagen. Wiegen einfach direkt vor dem Kampf? Fragezeichen, schreibt BV3. Also vor dem Octagon kurz die Waage. Wäre das vielleicht eine Möglichkeit? Dann würde jeder mit seinem Normalgewicht kämpfen. Nee, es würde trotzdem wieder Leute geben, die versuchen würden, Gewicht irgendwie sich vorher noch oder dann eben kurz vor dem Kampf abzuhungern, um eben in einer Gewichtsklasse zu kämpfen, wo sie dann denken, sie hätten Geschwindigkeitsvorteile oder Kraftvorteile. Sowas würde es mit Sicherheit trotzdem geben. Dazu kommt, wenn du Weightcuts, selbst kleinere Weightcuts, dann machen würdest und einfach dehydriert ins Oktagon steigst, ist die Verletzungsgefahr, beziehungsweise wirklich die Gefahr, schwer verletzt zu werden und ja, wirklich bleibende Schäden davon zu tragen, deutlich größer, als wie wenn du diese 24 Stunden dazwischen hast, die du ja sonst bekommst, um wieder deinen Flüssigkeitshaushalt zumindest zu 90% wieder auf Normalmaß zu bringen. Also dieses direkte Wiegen vor dem Kampf ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Was es beim Wrestling gibt, ist Wiegen am selben Tag. Da wiegen die Wrestler praktisch direkt am Morgen und kämpfen dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich ab mittags. Diese Überlegung gab es auch schon, aber auch da hast du wieder die Gefahr, dass mit Sicherheit Kämpfer versuchen werden, einfach einen kleineren Weightcut zu vollziehen und dann nicht endgültig wieder ihren Wasserhaushalt auf 90-100% gebracht haben, bis es dann letzten Endes zum Kampf kommt. Das Problem wird es immer geben, das kannst du nie ganz ausschließen, und dann ist es mir lieber, die Kämpfer haben mehr Zeit, um wirklich wieder trinken zu können und nicht dehydriert zu kämpfen. Das wäre noch schlimmer. Ja, müssen wir mal gucken. 5 gegen 5 gesehen, totaler Mist. Also der King Kong Marek, der ist ja total auf Krawall heute. Das merke ich doch schon. Emil schreibt auch nochmal, kommt aus Polen und die sehen alle aus wie Vergewaltiger. der alte Schwede ist da. Hallo. Dana White redet eh ohne sein Hirn, schreibt der Shinsuke Nakamura. Ja, Dana White spricht einfach, wie ein Promoter sprechen muss. So muss man das, glaube ich, sagen. Also Dana White ist für mich ein phänomenaler Promoter. der immer Wege findet, Dinge so auszulegen, wie er das gerne hätte, und er findet auch immer eine gewisse Gefolgschaft, die ihm dann hinterherrennen und das abnicken. Ja, also es ist ja selten so, dass Dana White mal bei einer Pressekonferenz wirklich an die Wand genagelt wird, obwohl er eigentlich schon genügend Angriffsflächen geboten hat. Er hat schon oft Bullshit erzählt und dann irgendwie, ich überlege gerade, ob mir ein Beispiel einfällt. Ja, aber ihr wisst es ja selber, White hat schon oft genügend Schwachsinn erzählt oder Kämpfe dementiert, die es geben soll, und 3 Wochen später oder wenige Tage später hat er den Kampf dann verkündet und sowas. Und trotzdem ist keiner der Journalisten in der Lage, ihn bei so einer Pressekonferenz mal wirklich an die Wand zu stellen. Helwani hat es immer mal wieder so ein bisschen versucht, aber ja, da prescht der White halt direkt nach vorne, macht den Helwani da rund und die kuschen dann eher auch. Wahrscheinlich wäre ich genauso, nicht, dass ich das anders machen würde oder könnte, ja, ich gar keine Frage, aber sowas, glaube ich, würde es jetzt zum Beispiel beim Fußball nicht geben, ja, wenn sich da Carlo Ancelotti so verhalten würde wie Dana White, dann könnte ich mir vorstellen, dass da bei der Pressekonferenz schon mal der ein oder andere Pressevertreter aufsteht und sagt, ey, was geht denn hier ab, wie verhältst du dich da, und hier erzählst du uns Quatsch, und also da würde, denke ich mal, mit dem Gegenüber anders umgegangen werden. Ja, Dana White ist, wie gesagt, für mich ein phänomenaler Promoter, der die Möglichkeit, öffentlich zu sprechen, immer sehr gezielt nutzt. Ja, auch wenn er manchmal Dinge erzählt, wo jedem klar ist, er erzählt jetzt gerade Bullshit, glaube ich, dass er das nicht macht, weil er davon ausgeht, dass es keinem auffällt, sondern dass es irgendwie berechnet. Ja, auch hier fehlt mir jetzt das konkrete Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Manchmal gibt es so Dinge, Dana White, zum Beispiel das mit GSP, wo er immer wieder behauptet hat, GSP will nicht kämpfen, er möchte nicht zurückkommen, er will nicht kämpfen. Und GSP rennt zu jedem Fernsehsender und sagt, ich möchte zurückkommen, ich möchte am liebsten in Toronto kämpfen, ich möchte gegen Michael Bisping kämpfen. Und Dana White immer wieder, nein, nein, der will nicht kämpfen. Das macht Dana White nicht, weil er davon ausgeht, alle anderen glauben ihm jetzt, sondern das macht Dana White, weil er, das ist pure Berechnung. Er will damit einfach den Preis von GSP drücken und ihn auch so ein bisschen herausfordern, dass er dann sagt, okay, ich stimme jetzt euren eher schlechteren Konditionen zu, aber ich beweise dir, dass ich wieder zurückkommen will. Also Dana White ist halt einfach, das ist ein Fuchs, muss man so sagen, ist ein absoluter Fuchs. Rusan, Ricky, hast du das Bild von RDAs Gmail-Postfach gesehen? Ja, also Rusan, da muss ich dir gleich was sagen. Das habe ich ja retweetet auf Twitter und auch auf Facebook. Ja, das ist natürlich ein Fake. Also klar, Kobe Covington kam jetzt nicht an Rafael Dos Anjos Gmail-Account ran, sondern das ist halt ein Fake. Ja, er hat da praktisch sich selber dann sowas zusammengetippert und das dann als Rafael Dos Anjos E-Mail-Postfach ja tituliert und so auf Twitter via Screenshot verteilt. Aber es ist nicht Dos Anjos wirkliches Gmail-Postfach. Es ist eine nette Idee von Colby Covington, der ja gesagt hat, hier RDA, wenn du in die Welterweight Division kommst, dann solltest du erstmal gegen mich kämpfen, bevor du da die ganz großen Schwergewichte herausforderst, denn ja, an mir kommt so schnell keiner vorbei, und RDAs Retourkutsche war dann letzten Endes Colby Covington. Deinen Namen habe ich ja noch nie gehört, den musste ich erstmal nachgoogeln, und er soll mehr oder weniger weiter battlen, damit Dos Anjos gegen ihn dann kämpft, und das mit diesen E-Mails war dann, wie gesagt, die Retourkutsche auf RDAs Twitter-Antwort. Ja, aber das sind nicht die wirklichen E-Mails, die Rafael Dos Anjos so bekommt. Emil fragt, ob sich Bellator bei mir wieder gemeldet hat. Nö, warum sollten sie? Also wie gesagt, die Einladung habe ich ja. Ich muss jetzt praktisch nur zusagen oder absagen. Ich habe bis zum 9. Mai Zeit, mich zu entscheiden. Und sobald ich mich dann entschieden habe, soll ich die Jungs informieren. So habe ich das jedenfalls verstanden. Das ist bei der UFC so ein bisschen anders. Da muss man praktisch eine richtige, wie soll man sagen, also einen Fragebogen ausfüllen und darum bitten, dass man doch teilnehmen darf als Journalist am UFC-Event XY. Bei Bellator ist es anders. Die haben gesagt, hier, schick uns ein Ja oder ein Nein zurück und dann stimmen wir zu, dass du da dir das Event angucken kannst. Was haben wir sonst noch hier? Die USADA könnte zusätzlich zu den zufälligen Drogentests auch das Gewicht festhalten, damit kann man sicherstellen, dass die Kämpfer auch in ihrer Klasse kämpfen. Ja, genau, das habe ich vorhin auch schon mal angebracht als mögliche Idee, wie man das Gewicht so ein bisschen besser kontrollieren kann. Chiesa hat jetzt neulich auch erzählt, es war bei den MMA Awards, dass er mit 200 Pfund rumläuft. Wie gesagt, er tritt in der 155 Pfund Klasse an. Das heißt, 45 Pfund, mit 45 Pfund mehr rennt er privat rum. Also, das ist völlig irre, völlig irre. Und es ist jetzt nicht so, dass Michael Chiesa in der Lightweight Division mega groß uns vorkommt, sondern typischer Leichtgewichtler, würde man so sagen. Aber das ist echt heftig. So, dann komme ich mal kurz zu UFC Europa. Da gab es ja ein paar interessante Ereignisse diese Woche. Zum einen wurden heute zwei weitere UFC-Events bekannt gegeben. Das Glasgow-Ding habe ich ja letzte Woche schon, ich glaube letzte Woche war es, da habe ich schon letzte Woche drüber berichtet. Jetzt wurde noch Rotterdam bestätigt für den 2.9. Ich muss mir das mal kurz hier aufrufen, dass ich es richtig zusammenbekomme. Und Gdansk für den 21.10. Damit sieht es natürlich nicht besonders gut aus für alle deutschen Fans, die vielleicht darauf gehofft haben, dass es dieses Jahr nochmal ein Event in Hamburg gibt. Ich vermute, dass da nicht allzu viel dazukommen wird an europäische Events. Vielleicht gibt es noch irgendwie eine neue Entwicklung in Sachen Russland, sprich Moskau oder so, aber steht jetzt momentan jedenfalls nicht an. Und im November und Dezember, da gab es, glaube ich, auch, gab es da jetzt die letzten Jahre überhaupt europäische Events? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, die europäischen Events finden immer zwischen März und Oktober statt. Das müsste man uns nochmal nachgucken im Terminplan. Gucke ich mal, ob ich das so ganz schnell hier rausfinden kann. Nee, das ist jetzt zu kompliziert. Oder? Einen Moment, jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich zwar eine Seite mit allen Events, aber leider Gottes nur mit den Event-Titeln, also UFC 207, nee, das bringt uns jetzt so schnell gar nichts. Ja, also ich vermute mal, dass es für Deutschland dieses Jahr nichts werden wird, aber Rotterdam und Gdansk sind jetzt nicht ganz unerreichbar. Ist natürlich jetzt nicht so super, ich habe auch gehofft, dass die UFC vielleicht nochmal nach Hamburg kommt oder gerade sowas wie Dänemark hätte mich auch mal gereizt. Und ja, jetzt ist es Rotterdam, macht natürlich Sinn, denk mal, Alistair Overeem darf da wieder mit auf die Karte, vielleicht sogar Jermaine Durandami, weiß nicht, ausschließen würde ich es nicht, vielleicht gibt es sogar den Titelkampf zwischen Jermaine und Chris Cyborg in Rotterdam, also ausschließen würde ich es nicht, ja, ich glaube schon, dass man Chris Cyborg eher auf großer Bühne präsentieren will, aber ja, warum nicht. Von daher, Rotterdam ist vielleicht eine Reise wert und Gdansk kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Die Stadt kenne ich noch nicht mal. Also von daher muss ich mich da auch überraschen lassen. Dann wurde James Elliott, nee, nicht entlassen, sondern der hat seinen Hut genommen, so muss man sagen. James Elliott hat am Mittwoch, ja, ich glaube gestern, nee, vorgestern bekannt gegeben, dass er nach UFC London sein Amt abgeben wird. Das ist natürlich sein gutes Recht. Genaue Gründe hat er nicht gesagt. Er möchte sich halt anderweitig orientieren. Ich finde es nur problematisch für unsere Region, weil jetzt mit Joe Carr bereits der vierte Vice President für den europäischen Markt, ich weiß, Mittlerer Osten und Afrika ist auch mit dabei, aber wir wollen uns jetzt mal hier nur auf Europa konzentrieren, das Amt übernimmt letzten Endes. Also Gary Cook ist 2014 zurückgetreten, Ende 2014, dann kam David Allen. Nach David Allen, der ja leider Gottes aus familiären Gründen seinen Posten aufgeben musste, kam James Elliott und James Elliott hat ja einige Steine ins Rollen gebracht, tritt jetzt auch ab und jetzt kommt Joe Carr und ich würde es, glaube ich, besser finden, wenn man für so einen Posten jemanden hätte, der da länger ja den Posten inne hat. Ja, Gary Cook fand ich hervorragend, den hat man mehr oder weniger weggelobt, nach Las Vegas gelobt, dann entlassen. WME hat für ihn keine Verwendung mehr gehabt. Ich fand den hervorragend als Vice President für Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Sehr, sehr guter Mann, sehr erfahrener Mann und vor allem auch jemand, der sich immer wieder Zeit genommen hat, selbst für die absoluten Pfeifen. Und damit meine ich mich, weil ich weiß noch, wo ich in Berlin war und ja, Gary Cook stand halt mit den ganzen Bloggern zusammen und man hat so ein bisschen über die UFC und MMA geredet und hat wirklich jede Frage von jedem noch so bekloppten Typen da beantwortet und er hat sie vor allem so beantwortet, dass man das Gefühl hatte, dass er wirklich Interesse hat, dass sein Gegenüber versteht, was er jetzt rüberbringen will. Also es war nicht einfach nur so ein Pflichttermin für ihn, das war wirklich ein phänomenaler Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich sehr beeindruckt beim Event in Berlin und kurze Zeit später hat er leider den Job aufgegeben. Ich fand David Allen auch nicht schlecht. James Elliott jetzt, den, ich glaube, das wäre der richtige Mann gewesen für etwas längerfristiges, aber leider Gottes hat er sich jetzt dagegen entschieden. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Joe Carr übernimmt erstmal, auch ein sehr erfahrener Mann, kein schlechter Mann, aber der muss gerade viele Baustellen beackern. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er dieses Amt komplett übernehmen wird und langfristig auf diesem Posten bleibt. Ich hoffe einfach nur, dass wir da wirklich gute Leute bekommen in Europa und dass man vielleicht nicht vielleicht sogar so rabiate Wege geht wie in Kanada oder in Asien und die Büros komplett schließt. Das wäre natürlich richtig blöd für uns. Also prinzipiell finde ich diese Entwicklung eher kacke, muss ich ganz ehrlich so sagen. So, im Chat wird das Thema DC gegen Rumble angesprochen. Ach, natürlich, ja, der alte Schwede klärt mich gerade auf. Gdansk ist natürlich Danzig. Natürlich. Aber da seht ihr mal, ich habe heute gar keine Zeit gehabt, mich im Vorfeld darum zu kümmern, sondern ich habe es einfach nur abgeschrieben von Twitter, so wie es da reinkam, habe ich es aufgeschrieben und auf Facebook gepostet, auf Twitter habe ich es nur retweetet. Natürlich, Gdansk ist Danzig, ja, logisch. Und dann kenne ich auch die Ortschaft wieder. Also momentan ist einfach zu viel los, kann man nicht anders sagen. Zumindest in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. In der UFC-Welt hat ja der King Kong Marek vorhin schon angemerkt, ist momentan nicht allzu viel los. Aber bei mir gibt es momentan, ist ein bisschen anstrengend zurzeit. Aber so muss es auch manchmal sein, denn dann weiß man wieder zu schätzen, wenn man in einem seichten Fahrgewässer sich aufhält. Also wie gesagt, der King Kong Marek will noch so ein bisschen über DC gegen Rumble sprechen. Ja, da eigentlich wurde über diesen Kampf ja schon viel gesprochen und aus meiner Sicht auch zu Recht. Also es gibt ja letzten Endes nur zwei Möglichkeiten, wie dieser Kampf über die Bühne gehen wird. Entweder DC besiegt Rumble mit Wrestling und vielleicht via Submission, aber eben aufgrund seiner Wrestling-Vorteile, oder Rumble knockt Daniel Cormier aus. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass Rumble das Ding via Decision gewinnt. Und ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass Daniel Cormier Anthony Johnson ausknockt. Und ich bin einfach gespannt, welche neuen Ideen Rumble mit in diesen Kampf bringt. Ich glaube, dass Daniel Cormier per se gar nicht so viel an seiner Strategie ändern wird. Ja, sein Ziel wird sein, Rumble zu Boden zu bekommen, da zu arbeiten und Rumble müde zu machen, wie gesagt, sich dann einfach die Runden zu holen oder ihn irgendwann zu submitten. Und Anthony Johnson wird gemerkt haben, okay, es reicht offensichtlich nicht, nur einen absoluten Kracher loszulassen, sondern ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr zeigen. Und ich brauche auch vor allem eine bessere Takedown-Defense. Ich brauche mehr Kondition vielleicht auch. Das ist immer schwer zu sagen, ja. Also wenn du gegen Daniel Cormier wrestlest, da kannst du wahrscheinlich eine Kondition haben wie Cain Velasquez und du wirst trotzdem möchte ich ins Schwitzen kommen, weil das ist halt nicht einfach nur so ein Mittelklasse-Wrestler, das ist wahrscheinlich mit der beste Wrestler in der UFC. Also da bin ich gespannt drauf, welche neuen Ideen Rumble mit in diesen Kampf bringt. Und ich bin mir relativ sicher, dass Daniel Cormier die besseren Chancen hat, diesen Kampf zu gewinnen. Was mich unsicher macht, ist das Alter. Cormier ist nicht mehr der Jüngste. Man hat auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass Cormier sich langsam anderweitig orientiert und vielleicht so langsam aber sicher mit dem Thema Karriereende schwanger geht und einfach sich darauf schon so ein bisschen vorbereitet. Und das könnte dann wiederum in so einem Kampf vielleicht Anthony Johnson in die Karten spielen. Ist aber reine Spekulation, so vom Bauchgefühl und von dem, was man im ersten Kampf gesehen hat und von den Möglichkeiten, die vielleicht ein Anthony Johnson hat, sich zu verbessern und vielleicht mal den einen oder anderen Takedown zu verhindern, gehe ich trotzdem davon aus, dass ja, Cormier leichte Vorteile hat. Ja. Ich würde kein Geld auf irgendeinen Kämpfer setzen, ja, weil es mir einfach zu eng ist, aber ja, ich sehe leichte Vorteile bei Daniel Cormier. Ich habe nicht Geografie in den USA studiert. Der King Kong Marek, der ist nur auf Krawall heute. Es ist wirklich, jetzt kann ich es ja mal so sagen, man, heute ist ja eh nicht so viel los. Ja? Und ihr merkt ja auch, mir fehlt heute fast schon so richtig das Feuer, kann man sagen. Es ist ganz einfach, die letzten Tage, und jetzt viele werden jetzt denken, oh, es fängt ja wieder an mit Training. Die letzten Tage, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich da in diesem Gym abgezogen habe für Nummern. Das ist wirklich, Das ist der absolute Wahnsinn. 3-4 Stunden Sessions. Gestern zum Beispiel habe ich Kettlebells gemacht. 120 Minuten Kettlebells Training. Danach, ich konnte mich kaum noch bewegen. Ich weiß noch nicht mal, wie ich nach Hause gekommen bin. Natürlich weiß ich, wie ich nach Hause gekommen bin, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich habe unheimlich viel trainiert und ich bin völlig im Eimer. Das ist das Erste. Dann hatte ich heute den mit schlimmsten Arbeitstag seit Jahren, weil sich ein Kunde mit mir angelegt hat. Und ihr wisst, wie das ist. Man muss ja den Kunden, der Kunde ist immer König, man muss den dann immer mehr oder weniger noch einen Arsch riechen, obwohl er sich verhält wie Rotz im Ärmel. Das kommt noch mit dazu. Und dann habe ich heute nicht mein Lieblingsessen bekommen. Das muss ich auch noch als negativ anmerken. Und das alles führt dazu, dass mir jetzt tatsächlich das Feuer fehlt. Das kann man ja auch mal so sagen, wie es ist. Mir fehlt jetzt einfach gerade das Feuer. So ist es halt. Und der King Kong Marek hat es ja auch richtig gesagt, es ist nicht allzu viel passiert in den zurückliegenden Tagen. Und mir fehlt so das Thema schlechthin, über das ich jetzt hier schwadronieren kann. Es gibt immer so Kleinigkeiten, die decke ich dann eben in den Timeline-Ausgaben ab. Und genau deshalb überlege ich mir ja gerade, wie ich dieses ganze Ricky MMA Ding irgendwie so gestalten kann, dass ich sowas wie jetzt nicht habe. Deswegen habe ich mir schon zum Beispiel überlegt, ob ich nur noch 45 Minuten mache oder nur eine Stunde mache, die Live-Chats, und das halt ganz konsequent und fertig. Und dann lieber zum Beispiel mit dem King Kong Marek, ja, auf via Hangout spreche oder so, ja, oder mit dem alten Schweden, weil ich sie jetzt hier sehe, Region Dawn, ja, die haben ja bestimmt auch alle Skype-Accounts oder Hangout-Möglichkeiten und dann einfach mal so ein schönes Gespräch mit denen führen, so als würde es niemand hören, na, da habe ich Bock drauf. Das könnte wirklich schön werden in nächster Zeit. So, der Kero schreibt, Ricky, findest du auch, dass Eddie Alvarez der schlechteste Lightweight-Champion der letzten 10 Jahre war? Der Typ wird auch gegen Dustin verlieren. Hätte Dana den Kampf nicht gegen Conor, sondern gegen Khabib oder Tony gegeben? Was? Hätte Dana den Kampf nicht Conor, sondern Khabib oder Tony gegeben? Also es geht im Prinzip darum, ob Eddie Alvarez der schlechteste Lightweight-Champion aller Zeiten ist. Jetzt muss ich mal gucken, wer da alles so noch mitten in der Verlosung ist. Also ich würde mal sagen, dass Dos Anjos auch nicht die allerbeste Figur gemacht hat zuletzt und vor allem so. Gibt es denn hier nicht einfach mal eine Liste mit allen Lightweight Champions? Und vor allem seitdem die USADA mit im Spiel war, dann doch etwas geschwächelt hat, so möchte ich das mal sagen. So, jetzt habe ich hier aber wirklich mal alle. Also, der letzten 10 Jahre, das würde bedeuten 2006, da fangen wir an mit Sean Sherk, BJ Penn, Frankie Edgar, Benson Henderson, Anthony Pettis, Dos Anjos, Alvarez, McGregor. Okay, ja, Alvarez ist der schlechteste Lightweight-Champ aller Zeiten in der UFC, weil es noch nicht so viele gab. Muss man so sagen. Aber wiederum andererseits, Eddie Alvarez hat wirklich extrem viele Titel gewonnen. Bellator, UFC und noch kleinere Organisationen. Das hat auch nicht jeder geschafft. Also dann kann man vielleicht auch wieder sagen, okay, wir tun ihm jetzt hier ein bisschen Unrecht. Und vielleicht ist Dos Anjos der Schlechteste. Also vielleicht sogar Pettis. Wenn man jetzt sieht, was Pettis in den letzten Jahren abgeliefert hat, in den letzten Kämpfen, das war auch nicht besonders gut. Benson Henderson, immer nur knappe Decisions gewonnen. Auch der war jetzt nicht übermäßig gut. Ja? Also ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, glaube ich nicht, dass Eddie Alvarez da wirklich direkt sich anbietet als der schlechteste Lightweight-Champion aller Zeiten. Aus meiner Sicht war Edgar beeindruckend, der ja eigentlich viel zu klein ist für diese Division. BJ Penn war natürlich wahnsinnig gut. Aber jetzt zwischen Alvarez, Dos Anjos, Pettis und Henderson zu wählen, wer von denen jetzt schlechter war als Champ oder eben besser, kann man ja sehen, wie man will, ist mir persönlich so auf die Schnelle nicht möglich. Ne? Also wie gesagt, bei Henderson mache ich auch ein Fragezeichen dahinter, immer nur knappe Decisions, bis auf den Nate Diaz-Kampf, und da hat dann Nate Diaz erstmal ins Auge gepiekt. Ja, Pettis nach seinem Run sah auch nicht mehr so gut aus, Dos Anjos hat keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Na, ich mache da mal ein Fragezeichen hinter die Aussage, Kero. Nochmal der alte Schwede, Trainer von mir sagt, if you train more than 1 hour, you make friends, not gains. Was? You make friends, not gains. Okay, ja, nee, pass mal auf. Warum knarrt denn das hier bei mir an der Tür so? Das ist bei mir wirklich so, dass ich natürlich jetzt nicht, also ich trainiere jetzt nicht 3 Stunden lang einen Bizeps oder sowas, ja. Also ich versuche mein Training schon so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Ich fange meistens erstmal an mit so einem genüsslichen Dauerlauf. Ja, also so 45 Minuten, eine Stunde manchmal auch. Laufband, das mache ich irgendwie gern. Ja, da jogge ich so vor mich hin, komme so leicht in Schwitzen. Ja, immer so eine Herzfrequenz, würde ich mal sagen, von 135. Also so einfach locker dahin. Und dann beginne ich meistens mit einer Runde locker Kettlebell, so für 20 Minuten. Und dann gehe ich zum Beispiel schon mal auf dieses Massarium. Kennt ihr das, wo das Wasser von hinten so rumsprudelt? Das mache ich dann, lass mich erstmal da durchkneten. Da sind schon 2 Stunden rum. Und dann gucke ich immer, bei den harten Jungs, sind da irgendwelche Gewichte frei, die ich mir jetzt schnappen möchte. Wenn nicht, gehe ich an die Geräte, wenn da auch kein Gerät für mich frei ist. Und ich gehe nicht so gern an Geräte. Also ich mache lieber was mit Kettlebells oder halt eben mit Gewichten und so. Diese ganz, ganz normalen Geräte ist nicht so meine Welt. Ja, da stinkt es auch immer fürchterlich. Und dann sind da so Bekloppte und so. Da habe ich keinen Bock drauf. Meistens bin ich eh für mich alleine und möchte da mit keinem reden, sondern will für mich sein. Und da bieten sich Kettlebells an, denn da ist immer am wenigsten los. Also mache ich dann wieder so ein bisschen Kettlebells und dann, weiß ich nicht, gehe ich mal mit meiner Rudern. Also ja, ich finde halt immer irgendwas, was mir gerade Spaß macht. Ich bin da einfach wahnsinnig gern. Ich bin da wahnsinnig gern. Und dann habe ich ein paar Leute, mit denen ich dann quatsche. Ja, und so läuft das eigentlich immer ab. Regent Dawn schreibt, man muss bedenken, dass Rumble beim letzten Cormier-Kampf sich auf Jones vorbereitet hat und Cormier kurzfristig eingesprungen ist. Gar keine Frage, das ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube auch, dass es ganz, ganz viel ausmacht, wenn du dann mal gegen so jemanden gekämpft hast wie Daniel Cormier, ja, dann weißt du vielleicht eher, mit was du zu rechnen hast. Und ich bin mir sicher, dass, wenn du Rumble im Vorfeld zu diesem Kampf gefragt hättest, hey Rumble, wenn du einmal diesen Treffer da landest, den er ja in den ersten paar Minuten oder ersten paar Sekunden gelandet hat, glaubst du, dass DC dann K.O. geht? Da hätte der mit Sicherheit gesagt, ja, jetzt weiß er, okay, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass er K.O. geht, sondern ich muss nachsetzen, ich muss vor allem was gegen die Takedowns tun, ich muss am Boden besser, zumindest in der Defensive werden, ja, also so. Das klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber so einfach den Kampf abzugeben, das hat mich schon überrascht. Ja, also es war jetzt nicht viel Gegenwehr zu spüren von Anthony Johnson gegen den Joke von Daniel Cormier. Und da muss auch mehr kommen, aus meiner Sicht. King Kong Marek schreibt, dass Eddie aktuell gut ist. Hangout wäre mal cool. Ja, also wie gesagt, das kommt definitiv. Ich werde euch darüber informieren. Und wie gesagt, ich möchte alles ein bisschen komprimierter machen. Unterm Strich ist weniger mehr, ja, aber ich möchte, dass es weniger ist mehr eher auf die einzelnen Sendungen, sage ich jetzt mal, beziehen, ja, also lieber nur ein Live-Chat mit 45 Minuten, aber dafür noch eine halbe Stunde über die Fightcard in London sprechen oder so. Also so würde ich mir das in Zukunft eher vorstellen, um eben genügend Feuer zu haben und immer wieder Gesprächsstoff zu haben und interessante Dinge ansprechen zu können und so. Ich glaube, ich tendiere in diese Richtung, aber da werde ich mir in den nächsten Tagen ausführlich Gedanken machen. Mike schreibt, hi Ricky, was ist das für ein Eisen? Was ist, ach so, jetzt verstehe ich das. Was ist das für ein Eisen, welches in den runden Pausen auf Schwellungen im Gesicht des Kämpfers gedrückt wird? Und wie funktioniert das? Ja, also gut, das ist halt, der King Kong Mari schreibt, Elbenstahl, ist absolut richtig. Das wurde, glaube ich, aus Einhornblut gegossen. Nee, also, das ist, wie du schon richtig sagst, einfach ein Stück Metall, das kalt gemacht wird und das dann halt auf die Schwellung gedrückt wird, damit die Schwellung zurückgeht, beziehungsweise nicht größer wird. Dafür ist das da. Also man kann jetzt damit nicht, weiß ich nicht, da wieder eine Beule eindrücken sozusagen, dafür ist es nicht da, sondern man drückt halt dann zum Beispiel, habt ihr ja alle schon gesehen, es gibt hier unten, man nennt das ja eine Maus, ja, wenn hier unten das anfängt zu schwellen, anzuschwellen, wenn man da einen Schlag drauf bekommen hat und wenn du dann dein Eisen, ich hätte beinahe gesagt, dein Glätteisen drauf drückst, hilft es einfach, dass die Stelle erstmal gekühlt wird, das Ding wird vielleicht vorerst mal nicht größer. Kleiner kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, dafür ist das eigentlich da. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen ordentlich beantworten. Seo ist jetzt auch da. Servus Jungs. Spät, aber doch. Ja, Seo, du kannst dich schon mal freuen. Es wird bald die Änderung geben. Mittwoch 19.45 Uhr. Und umso mehr ich darüber nachdenke, finde ich, glaube ich, Mittwoch 19.45 bis 20.30 oder 20.45 perfekt, eben weil da oft Champions League Spiele übertragen werden. Und ich habe es ja gerade eben gesagt, weniger ist mehr. So. Ich glaube, das meiste haben wir heute auch echt beredet. Man sollte die Sendung da nicht künstlich in die Länge ziehen. Also, kurz was, wie das jetzt in Zukunft abläuft. Das möchte ich jetzt noch loswerden, das ist mir sehr, sehr wichtig. Für alle, die bis jetzt durchgehalten haben, haltet einfach weiter durch. Wie gesagt, auf mmaradio.wordpress.com spiele ich mit meinen Webseitenideen so ein bisschen rum. Wenn euch da irgendwas gefällt, nicht gefällt, wenn ihr da gerne was mit drauf haben wollt auf die Seite, Informationen, die ihr schnell zugänglich haben wollt, dann teilt mir das irgendwie mit. Twitter @RickyMMA, Facebook @RickyMMA. Ihr könnt es hier auf YouTube irgendwie kommentieren oder bei den Live-Chats anbringen. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken, rickypalm@gmail.com. Schickt mir von mir aus, wie gesagt, eine E-Mail oder eine Brieftaube. Ist mir völlig wurscht, ihr lasst das Fenster offen. Jetzt ist die Phase, wo ich versuchen möchte, ein ordentliches Portfolio aufzustellen für die nächste Zeit. Ich möchte jetzt wirklich mir irgendwie in gewisser Weise einen Terminplan zusammen machen, sodass ich weiß, an den Tagen um die Zeit kümmere ich mich um MMA, da produziere ich den und den Content. Die Timeline-Geschichte soll ein wichtiger Bestandteil bleiben, diese Live-Chat-Geschichte soll ein wichtiger Bestandteil bleiben. Und auch zum Beispiel das mit den Rankings. Interessiert euch das, wie die Rankings Woche für Woche sich verändern? Soll ich das auch auf die Webseite mit posten? Alles machbar. Vielleicht werde ich auch irgendwann mal fragen, hey, hat jemand Bock da mitzumachen? Möchte sich jemand an diesem Projekt, nenne ich es jetzt einfach mal, beteiligen? Das kann alles sein, aber wichtig ist, dass ihr mir praktisch Rückmeldung gebt, dass wir das irgendwie zusammen machen, weil ich sehe es wirklich als große Community, das ist jedenfalls meine Idee, dass das miteinander funktioniert. Deswegen finde ich auch diese Fight-Fans-Idee, die ich da hatte, so gut, dass man ab und zu halt mal mit Leuten spricht, wirklich spricht, die sonst hier nur im Chat abhängen. Das würde ich persönlich sehr, sehr interessant finden. Und wie gesagt, der Samstagabend oder Sonntagnachmittag oder so, der bietet sich da einfach an, dass man eine Stunde zusammen quatscht. Und das muss nicht nur um MMA gehen oder UFC, das kann auch abdriften, das Gespräch, gar keine Frage. Aber sowas stelle ich mir halt in Zukunft vor, dass diese Community-Idee, die ich vielleicht viel mehr verspüre als ihr, weil ich ja ständig mit euch interagiere und ihr seid meistens dann nur alleine und schreibt halt irgendwas in den Chat und der Vogel da vor dem Bildschirm erzählt irgendeine Scheiße. Ja, das ist immer eine andere Konstellation. Aber für mich, ich wäre das Schönste, wirklich so eine kleine Community hier ins Leben zu rufen, die ordentlich funktioniert, die sich gegenseitig einfach die eine oder andere News zuwirft, interessante Ideen hat und Gesprächsthemen in den Raum wirft. Das ist so das, was mir vorschwebt und wie ich das alles hinbekomme, so dass es dann auch so wird, wie ich es mir vorstelle, das weiß ich noch nicht, ja, es ist nicht so leicht, aber es ist letzten Endes eine Reise, auf die ich gerne ein paar Leute, oder ja, da würde ich einfach gerne ein paar Leute mitnehmen, so kann man sagen, so. Kiro schreibt noch, Ricky, was hältst du eigentlich von Hoist Gracie? Ja, ist natürlich wahrscheinlich der wichtigste Mann, wenn es in Sachen, oder wenn es um MMA geht, aus meiner Sicht, ja, Jiu-Jitsu-mäßig gibt es, glaube ich, bessere. Er ist aber schon ganz, ganz vorne mit dabei. Aber wenn es um MMA geht, ist das unser Prophet, muss man definitiv so sagen. So, jetzt bin ich aber fertig. Ich merke das auch, es hat keinen Wert mehr. Mensch, das ist ja ein fürchterliches Ende für diese Sendung. Aber ich verspreche, dass es nächste Woche besser wird. Vielleicht schon Mittwoch 19:45. Ich muss es jetzt alles noch so ein bisschen abklären. Und ich hoffe, ihr folgt mir auf Twitter und auf Facebook. Und ich hoffe, nächste Woche gibt es eine richtig fette Sendung. Und vor allen Dingen für den Marek viele News. Ciao. Ey, Podcast-Menschen, das war ja was. Es war ganz, mir haben die Themen gefehlt. Und die Lust. Ich bin einfach zu müde, ich trainiere zu viel. Anders kann ich es nicht sagen. Aber auch für euch, schreibt mir doch einfach mal, wie ihr das so findet mit der Rumspielseite. Macht ihr kein Mensch, wahr? Ja, naja. Tschüss. Danke fürs Zuhören und nochmal der kleine Hinweis, bewertet meine Podcasts auf iTunes am besten mit 5 Sternen und am besten auch mit einem kleinen Text. Das hilft mir, mehr Relevanz in dieser iTunes-Podcast-Welt zu erlangen. Es hilft mir natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert, also wäre es schön, wenn ihr das auch noch tun könntet. Vielen Dank dafür und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.